SWR 2 Extra. Die Macht der Musik. Dschungel. Am Mikrofon Beatrix Gillmann. Rob Fleming ist Inhaber eines schlecht gehenden Plattenladens in London und soeben hat ihn seine Freundin Laura verlassen. Und auch wenn er sich nach Kräften bemüht, deshalb nicht besonders unglücklich zu werden, wird er es eben doch und gönnt Laura nicht einmal einen Platz auf seiner Top 5 der unvergesslichsten Trennungen. Was tut ein Musikfreak, der sich mit 35 Jahren plötzlich und ziemlich unfreiwillig damit konfrontiert sieht, sich mit seinem Leben im Allgemeinen und seinen Beziehungen im Besonderen auseinanderzusetzen? Er ordnet seine Plattensammlung neu und verliebt sich in eine amerikanische Sängerin. Bedenklich wird es erst, wenn selbst das nichts mehr hilft. Aber das hören Sie gleich im zweiten Teil unserer fünfteiligen Radiofassung von Nick Hornbys Bestsellerroman High Fidelity. Die ewigen Top 5 meiner unvergesslichsten Trennungen für die einsame Insel in chronologischer Reihenfolge. Erstens Alison Ashworth. Zweitens Penny Hardwick. Drittens Jackie Allen. Viertens Charlie Nicholson. Fünftens Sarah Kendall. Ja. Das waren diejenigen, die wirklich wehgetan haben. Findest du deinen Namen darunter, Laura? Ich schätze, du könntest dich unter die Top 10 mogeln. Aber unter den Top 5 ist kein Platz für dich. Diese Plätze sind für Demütigungen und Herzschmerz eines Kalibers reserviert, die du mir gar nicht zufügen könntest. Wenn du mich wirklich fertig machen wolltest, hättest du früher kommen müssen. Penny Hardwick, 1973. Penny Hardwick war ein nettes Mädchen. Und heutzutage stehe ich auf nette Mädchen, auch wenn ich mir damals nicht so sicher war. Sie hatte eine nette Mom und einen netten Dad, ein nettes Haus mit Garten, Baum und Fischteich, eine nette Mädchenfrisur, nette Umgangsformen und sie bekam immer nette Zeugnisse. Sie war sogar so nett, dass sie mir nicht erlaubte, meine Hände unter oder nur auf ihren BH zu legen. Wie gerne würde ich dir berichten können, dass wir lange, tiefe Gespräche führten und während unserer Teenagerzeit innige Freunde blieben. Sie hätte einen duften Freund abgegeben, aber ich glaube nicht, dass wir uns jemals unterhielten. Wir gingen ins Kino, auf Partys und in Discos und wir rangen miteinander. Wir rangen in ihrem Schlafzimmer, in meinem Schlafzimmer, in ihrem Wohnzimmer und in meinem Wohnzimmer, in Schlafzimmern auf Partys, in Wohnzimmern auf Partys und im Sommer rangen wir auf verschiedenen Rasenflecken. Wir rangen um die gleiche alte Frage. Manchmal hatte ich die vergeblichen Versuche, ihren Busen zu berühren, so über, dass ich versuchte, sie zwischen den Beinen zu berühren. Dies waren die Fragen, die Jungs anderen Jungs an meiner Schule stellten. Es war eine reine Jungenschule. Lässt sie dich ran? Durftest du schon mal? Bis wohin hat sie dich gelassen? Und so weiter. Manche Fragen waren abschätzig und setzten ein Nein als Antwort voraus. Sie hat dich nicht rangelassen, wie? Du bist nicht mal bis zu den Titten gekommen, oder? Vielleicht lag mir gar nicht so viel daran, meine Hand unter Pennys BH zu kriegen, wie ich dachte. Möglich, dass anderen Leuten mehr daran lag als mir. Nach ein paar Monaten, in denen ich mit Penny auf Sofas in der ganzen Stadt gekämpft hatte, hatte ich es satt. Ich hatte unklugerweise einem Freund gegenübergestanden, ich sei nicht weitergekommen und wurde zur Zielscheibe einer Reihe grausamer und unangenehmer Scherze. Ich gab Penny in meinem Schlafzimmer eine letzte Chance, während Mom und Dad sich im Gemeindesaal Toad of Toad Hall in der Inszenierung einer örtlichen Theatergruppe ansahen. Ich ging dabei so gewaltsam vor, dass selbst eine erwachsene Frau empört und entsetzt gewesen wäre, erreichte jedoch nichts. Und als ich sie nach Hause begleitete, sprachen wir kaum ein Wort miteinander. Als wir das nächste Mal miteinander ausgingen, zeigte ich ihr die kalte Schulter. Und als sie mich am Ende des Abends küssen wollte, schob ich sie weg. Beim nächsten Mal fragte sie, ob ich noch mit ihr gehen wolle, und ich sah in die andere Richtung. Sie weinte dann und ich hasste sie, weil sie mir Schuldgefühle machte und weil sie mich dazu getrieben hatte, mit ihr Schluss zu machen. Ich ging mit einem Mädchen namens Kim, von der ich sicher wusste, dass sie bereits einen rangelassen hatte und nichts dagegen haben würde, wieder einen ranzulassen. Penny ging mit Chris Thompson aus meiner Klasse, einem Jungen, der mehr Freundinnen gehabt hatte als wir anderen zusammen. Eines Morgens, vielleicht 3 Wochen nach meinem letzten Ringkampf mit Penny, kam Thompson in unser Klassenzimmer geplatzt. Hey, Fleming, du Spasti, rat mal, wen ich letzte Nacht flachgelegt habe. Ich glaubte ihm. Jeder wusste, dass er alles kriegte, was er wollte, von jeder, die er zu Gesicht bekam. Ich war erniedrigt, geschlagen, überboten worden. Ich fühlte mich blöd und mickrig und viel, viel jünger als dieser unausstehliche, zu hoch aufgeschossene, großmäulige Schwachkopf. An Samstagen kann man genau sehen, wie Dick und Barry wirklich sind. Dick ist so geduldig und enthusiastisch wie ein Grundschullehrer. Er verkauft den Leuten Platten, von denen sie gar nicht wussten, dass sie sie wollen, denn er erkennt intuitiv, was das Richtige für sie ist. Er plaudert, dann legt er etwas auf den Plattenspieler und schon lassen sie fast gedankenlos ihre Fünfer rüberwachsen. Barry hingegen überfährt die Kunden einfach. Er putzt sie runter, weil sie das erste Album von Jesus and Mary Chain nicht besitzen und dann kaufen sie es. Und er lacht sie aus, weil sie Blond on Blond nicht haben und sie kaufen das auch. Er platzt vor Lachen, weil sie noch nie von Ann Peebles gehört haben und dann kaufen sie auch noch irgendwas von der. So gegen 4 Uhr, wenn ich uns gerade eine Tasse Kaffee mache, verspüre ich an den meisten Samstagnachmittagen ein kleines Glücksgefühl. Vielleicht, weil es ja letztendlich mein Geschäft ist und es ganz gut läuft. Oder weil ich stolz auf uns bin, auf die Art, wie wir das Beste aus unseren Talenten machen. Auch wenn sie beschränkt und sehr speziell sind. Wir sind so gut gelaunt, dass wir, nachdem wir die Kunden rausgeschmissen haben und ehe wir für heute gehen, noch unsere 5 Lieblingssongs von Elvis Costello auflisten. Ich wähle Allison, Little Triggers, Man Out of Time, King Horse und die Bootleg-Version im Mersey-Beat-Stil von Every Day I Write a Book, die ich irgendwo auf Kassette habe. Durch die Obskurität des Letztgenannten mache ich geschickt die Banalität der ersten Nennungen wieder wett und komme damit Barrys spöttischen Kommentaren zuvor. Aber als wir den Laden verlassen, wartet dort Laura auf mich und mir fällt wieder ein, dass in meinem Leben gerade keine Wohlfühlphase angesagt ist. Wo bist du letzte Woche gewesen? Ich denke, das weißt du. Ich musste allerdings selbst dahinter kommen, was? Es tut mir leid. Ich habe ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Deswegen bin ich heute Abend zum Laden gekommen, weil ich dachte, ich müsste jetzt mal mutig sein. Gut. Läuft es gut mit Ian? Sei nicht kindisch. Wieso ist das kindisch? Du lebst schließlich mit dem Kerl zusammen. Ich wollte nur wissen, wie es klappt. Ich lebe nicht mit ihm zusammen. Ich wohne nur ein paar Tage bei ihm, bis ich mir klar darüber bin, was ich machen soll. Dies hier hat mit niemand anderem etwas zu tun, das weißt du doch, oder? Das sagen sie immer. Sie sagen immer, dass es nichts mit jemand anderem zu tun hat. Das ist die erste Regel des Liebestraumas. Ich bin gegangen, weil wir wirklich nicht weiterkamen. Und ich in einem Alter bin, in dem ich mit mir ins Reine kommen will, was ich mir mit dir nicht vorstellen konnte, weil du offenbar nicht fähig bist, mit dir selber ins Reine zu kommen. Und hinzu kam noch, dass ich irgendwie an einem anderen interessiert war. Aber ich habe keine Ahnung, was aus der Sache mit Ian auf Dauer wird. Wahrscheinlich gar nichts. Vielleicht wirst du ein bisschen erwachsener und wir bringen die Dinge ins Lot. Vielleicht sehe ich keinen von euch beiden je wieder. Ich weiß es nicht. Aber du hast mich nicht endgültig abgeschrieben. Es gibt immer noch eine Chance, dass wir wieder zusammenkommen. Ich weiß nicht. Wenn du es nicht weißt, müsste das heißen, dass es eine Chance gibt. Ich weiß nicht, ob es eine Chance gibt. Das sage ich doch. Wenn du nicht weißt, ob es eine Chance gibt, muss es eine Chance geben. Oder? Es ist so, wie wenn jemand im Krankenhaus liegt und ernsthaft krank ist und der Arzt sagt, ich weiß nicht, ob er eine Überlebenschance hat oder nicht. Dann heißt das nicht, dass der Patient mit Sicherheit sterben wird, oder? Er könnte auch durchkommen. Ach, Rob. Ich will nur wissen, woran ich bin, wie meine Chancen stehen. Ich habe verdammt nochmal keine Ahnung, wie deine verdammten Chancen stehen. Ich versuche dir klarzumachen, dass ich durcheinander bin, dass ich seit Ewigkeiten nicht mehr glücklich war, dass wir uns furchtbar in die Scheiße geritten haben, dass ich einen anderen habe. Das sind die wichtigen Dinge. Aber es wäre schon hilfreich, wenn du es mir so ungefähr sagen könntest. Okay, okay. Wir haben eine 9%ige Chance, wieder zusammenzukommen. Klärt das die Lage? Ist es besser? Ist was besser? Naja, Sex, meine ich. Ist der Sex mit ihm besser? Du glaubst wirklich, das würde eine Rolle spielen? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Bis jetzt haben wir es noch nicht gemacht. Nie? Mir war nicht danach. Noch nicht mal vorher, als er noch oben wohnte? Nein. Ich war damals mit dir zusammen, erinnerst du dich? Das sind fantastische Nachrichten. Die Stunde von Mr. 60 Minute Man hat bisher noch nicht geschlagen. Ich küsse sie auf die Wange und gehe in den Pub, um Dick und Barry zu treffen. Ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Mir geht es sogar so viel besser, dass ich schnurstracks losgehe und mit Mary schlafe. Fakt. Über 3 Millionen Männer in diesem Land haben mit 10 oder mehr Frauen geschlafen. Und sehen die alle wie Richard Gere aus? Sind sie so reich wie Clark Gable, so übertrieben gut bestückt wie Errol Flynn? Nee, wir sind ganz normale Kerle. Denn ich, selbst ich, bin Mitglied dieses exklusiven 3-Millionen-Clubs. 10 ist nicht viel, wenn man ledig und Mitte 30 ist. 10 Partnerinnen in fast 2 Jahrzehnten sexueller Aktivität ist im Gegenteil eher schwach, wenn man darüber nachdenkt. Eine Partnerin alle 2 Jahre. Und wenn eine von diesen Partnerinnen ein One-Night-Stand war und dieser One-Night-Stand mitten in eine 2-jährige Dürreperiode fiel, hat man nicht gerade ein Problem, aber es macht einen auch kaum zum Deckhengst Nummer 1. Mary ist meine 17. Frau. Wie schafft er das, werdet ihr euch fragen. Ich hatte keine Ahnung, dass Mary und T-Bone mit Dick und Barry im Pub sein würden, die ihnen offensichtlich einen echt englischen Ausgehabend versprochen haben. Pub, Curry, Nachtbus mit allem drum und dran. Aber ich bin wirklich froh, sie zu sehen, beide. Ich bin nach dem Triumph mit Laura so richtig in Hochform. Und wenn man mich, wie Mary, immer nur wortkarg und mürrisch erlebt hat, kann man nur staunen, was mit ihr vorgegangen ist. Lass sie staunen. Es ist mir nicht oft vergönnt, rätselhaft und verwirrend zu sein. Sie sitzen um meinen Tisch und trinken große Gläser bitter. Mary rückt weiter, um mir Platz zu machen. Und im selben Moment ist es um mich geschehen. Ich bin hin und weg. Barry und Dick fragen T-Bone über Guy Clark aus. Mary hört zu, aber dann wendet sie sich an mich und fragt verschwörerisch, ob alles gut gegangen sei. Barry, der miese Labersack. Sie wollte nur ein paar Sachen holen. Keine große Geschichte. Gott, ich hasse diese Phase. Ich habe das kurz bevor ich herkam durchgemacht. Kennst du das Stück Patsy Cline Times Two? Es handelt davon, wie ich und mein Ex unsere Plattensammlung aufteilen. Tolles Stück. Danke. Langsam dämmert mir, dass T-Bone, wenn ich so salopp das Bild wechseln darf, eine taube Nuss ist. Vor einiger Zeit, als Dick und Barry und ich übereinkamen, dass das, was wirklich zählt, das ist, was man mag und nicht das, was man ist, schlug Barry einen Fragebogen für zukünftige Partnerinnen vor, ein 2- oder 3-seitiges Dokument zum Ankreuzen, das sämtliche Grundvoraussetzungen an Musik, Film, Fernsehen, Buch abdeckt. Es sollte a. peinliche Gespräche überflüssig machen und b. einen Kerl davon abhalten, mit einer ins Bett zu springen, die sich später als jemand entpuppt, der sämtliche Platten von Julio Iglesias besitzt. Damals hatten wir damit unseren Spaß, auch wenn Barry, wie er nun mal ist, noch einen Schritt weiter ging. Er stellte einen Fragebogen zusammen und präsentierte ihn einer armen Frau, an der er interessiert war, und die schlug ihn ihm um die Ohren. Aber hinter dieser Idee lag eine wichtige und tiefe Wahrheit, und die lautete, dass es auf diese Dinge ankommt und es Unsinn ist zu behaupten, eine Beziehung hätte Zukunft, solange die Plattensammlungen ganz und gar nicht harmonieren und die Lieblingsfilme sich nicht grüßen würden, wenn sie sich auf einer Party treffen. Hätte ich Mary einen Fragebogen gegeben, hätte sie mich nicht damit geschlagen, sondern den Wert dieser Übung verstanden. Wir führen eines jener Gespräche, in denen alles zusammenpasst, ineinander greift, korrespondiert, übereinstimmt, wo selbst unsere Pausen, selbst unsere Satzzeichen einvernehmlich zu nicken scheinen. Nancy Griffiths und Kurt Vonnegut, die Cowboy-Junkies und Hip-Hop, mein Leben als Hund und ein Fisch namens Wanda, P.B. Herman und Wayne's World, Sport und mexikanische Küche. Ja, ja, ja, nein, ja, nein, nein, ja, nein, ja. Als ich den Eindruck gewinne, dass wir uns gut unterhalten, lasse ich ihr Gelegenheit, einen Rückzieher zu machen. Wenn ein Schweigen entsteht, fange ich an, T-Bone zuzuhören, wie er Barry erklärt, was Guy Clark für ein Mensch im wirklichen Leben ist. Aber Mary führt uns jedes Mal zurück auf privates Terrain. Und als wir vom Pub ins Curryhouse wechseln, lasse ich mich hinter die Gruppe zurückfallen, damit sie mich abhängen kann, wenn sie will. Aber sie bleibt mit mir zurück. Und im Curryhouse setze ich mich als Erster, damit sie wählen kann, wo sie sitzen möchte, und sie wählt den Platz neben mir. Erst am Schluss des Abends mache ich etwas, das man als Annäherungsversuch auslegen könnte. Ich sage Mary, es sei am vernünftigsten, wenn wir beide uns ein Taxi teilen. Mehr oder weniger stimmt das sogar, denn T-Bone wohnt in Camden und Dick und Barry wohnen beide im East End. Also ist es nicht so, als würde ich den ganzen Stadtplan für meine Zwecke umzeichnen. Und es ist auch nicht so, als hätte ich erklärt, es sei sinnvoll, wenn ich über Nacht bei ihr bliebe. Aber als wir bei ihrer Wohnung ankommen, fragt sie mich, ob ich Lust habe, ihren zollfreien Sprit anzubrechen. Sie geht in die Küche, die eigentlich im Wohnzimmer ist, aber daran zu erkennen, dass der Teppich aufhört und das Linoleum beginnt, holt etwas Eis und zwei Gläser. Sie fragt mich nicht, ob ich Eis will, aber das ist der erste Patzer, den sie sich heute Abend erlaubt. Also will ich mich nicht beschweren, und setzt sich neben mich aufs Sofa. Ich habe völlig vergessen, wie man den nächsten Schritt tut, obschon ich nie sicher bin, ob es einen nächsten Schritt geben wird. Wenn man sich überlegt, was beim Mann alles schiefgehen kann, da gibt es das tut sich gar nichts Problem, das tut sich zu viel zu schnell Problem, das klägliche Hänger nach vielversprechender Start Problem, das Größe spielt keine Rolle außer bei mir Problem, das ist ihr nicht besorgen Problem. Und worum haben sich Frauen zu sorgen? Das bisschen Zellulitis? Willkommen im Club. Ein kleines, wie war ich wohl? Dito. Ich bin froh, ein Typ zu sein, denke ich. Aber manchmal bin ich nicht froh, ein Typ im ausklingenden 20. Jahrhundert zu sein. Manchmal wäre ich lieber mein Dad. Er musste sich nie darüber den Kopf zerbrechen, die richtige Leistung zu bringen, weil er nichts davon wusste, dass irgendeine Leistung zu erbringen war. Er musste sich niemals fragen, an welcher Stelle er unter den ewigen besten 100 meiner Mutter rangierte, weil er der Erste und Letzte auf der Liste war. Wie auch immer. Wir stehen auf und küssen uns, dann setzen wir uns hin und küssen uns, und eine Hälfte von mir beschwört mich, mich nicht aufzuregen, und die andere Hälfte ist mit mir selbst zufrieden. Und diese beiden Hälften bilden ein Ganzes und lassen keinen Platz für das Hier und Jetzt, für Vergnügen oder Lust. Also fange ich an, mich zu fragen, ob ich jemals Gefallen an diesem Kram gefunden habe, an der körperlichen Empfindung, meine ich, nicht dem ganzen Drumherum, oder ob es nur etwas ist, das ich glaube, tun zu müssen. Und als diese Träumerei vorbei ist, stelle ich fest, dass wir uns nicht mehr küssen, sondern umarmen, und ich gegen die Sofalehne starre. So schlimm hatte ich das sexuelle Flattern vorher noch nie. Klar, nervös wurde ich immer, aber ich habe nie daran gezweifelt, dass ich die Sache durchziehen wollte. Jetzt würde es mir vollauf reichen zu wissen, dass ich weiß, dass ich es könnte, wenn ich wollte. Und wenn es eine Chance gäbe, sich um den nächsten Teil herumzumogeln, mir von Mary eine Art eidesstattlicher Erklärung ausstellen zu lassen, dass ich die Nacht mit ihr verbracht hätte zum Beispiel, würde ich sie ergreifen. Früher liebte ich Sex in seinen nackten und bekleideten Aspekten, und an einem guten Tag mit etwas Rückenwind, wenn ich nicht zu viel getrunken hatte, nicht zu müde und gerade in der richtigen Phase der Beziehung war, nicht zu früh, wenn ich noch kalte Füße wegen der ersten Nacht hatte, und nicht zu spät, wenn ich den nicht schon wieder die alte Leier Blues hatte, war ich dabei ganz gut. Was genau meine ich damit? Kein Schimmer. Vermutlich, dass sich keine beschwert hat, aber sowas tun höfliche Menschen ja nicht, oder? Das Problem ist, ich habe sowas vor Jahren zuletzt gemacht. Was ist, wenn sie lacht? Was ist, wenn mein Kopf im Pullover stecken bleibt? Das passiert bei diesem Pullover. Aus irgendeinem Grunde ist nur der Kragen eingelaufen, aber sonst nichts. Entweder das oder mein Kopf ist schneller fett geworden als der Rest von mir. Und hätte ich heute Morgen schon gewusst, dass... Egal. Wir führen das Kondomgespräch. Soll heißen, ich sage ihr, dass ich nichts dabei hätte. Und sie lacht und sagt, dass sie sonst auch empört gewesen wäre und sowieso immer was in ihrer Tasche hätte. Und dann nimmt sie ihr Glas, fasst mich bei der Hand und zieht mich ins Schlafzimmer. Die schlechte Nachricht, es gibt ein Badezimmer-Zwischenspiel. Versteht mich nicht falsch, Körperhygiene ist von höchster Wichtigkeit. Und Leute, die sich die Zähne nicht putzen, sind kurzsichtig und sehr dumm. Und mein Kind würde mir niemals etc. Aber können wir nicht hin und wieder eine Ausnahme machen? Wir sollten hier in den Klauen der Leidenschaft sein, die keiner von uns beherrschen kann. Also woher nimmt sie die Muße, an Karottenfeuchtigkeitscreme, Wattebällchen und den ganzen Rest zu denken? Kaum sind wir im Schlafzimmer, verschwindet sie auf der Stelle und ich kann hier Däumchen drehen und mich fragen, ob ich mich nun ausziehen soll oder nicht. Weil, wenn ich mich ausziehe und sie mir dann die grüne Zahnbürste anbietet, bin ich aufgeschmissen. Das bedeutet entweder den langen, nackten Gang ins Badezimmer und dazu sehe ich mich noch nicht imstande oder völlig angekleidet zu gehen und nachher mit dem Kopf im Pullover stecken zu bleiben. Die grüne Zahnbürste abzulehnen ist aus naheliegenden Gründen einfach nicht drin. Aber dann fällt mir ein, dass ich halbwegs flotte Boxershorts, ein Geschenk von Laura und ein nicht reines, aber wenigstens sauberes weißes Sporthemdchen trage. So, dass ich mich für die Unterwäsche im Bett-Option entscheide. Ein nicht unvernünftiger Kompromiss. Als Mary zurückkommt, blättere ich, so cool es mir eben gelingt, in ihrem John Irving-Taschenbuch. Und dann gehe ich ins Badezimmer und putze mir die Zähne. Und dann komme ich zurück und dann lieben wir uns und dann reden wir ein bisschen. Und dann machen wir das Licht aus und das war's. Ich nehme an, ihr habt ein Recht darauf, einige Dinge zu erfahren. Ihr habt ein Recht zu erfahren, dass ich nicht schlecht abgeschnitten habe, dass ich mit keinem der gravierenden Probleme zu kämpfen hatte, dass ich es nicht rundum brachte. Mary aber meinte, es habe ihr trotzdem gefallen und ich glaubte ihr. Und ihr dürft gerne erfahren, dass es mir auch gefallen hat und dass mir irgendwann währenddessen auch wieder eingefallen ist, was ich am Sex mag. Was ich am Sex mag, ist, dass ich mich völlig darin verlieren kann. Sex ist tatsächlich die ausfüllendste Aktivität, die ich als Erwachsener kennengelernt habe. Als Kind kannte ich diese Empfindung bei allen möglichen Dingen. Bei Meccano, dem Dschungelbuch, Biggles, Solo für Onkel, den ABC Miners. Ich konnte Ort, Zeit und jeden in meiner Gesellschaft darüber vergessen. Sex ist das einzig Vergleichbare, das ich als Erwachsener entdeckt habe, abgesehen von einem Film dann und wann. Sex ist so ziemlich die einzige erwachsene Sache, die ich beherrsche. Das Verrückte ist, dass es zugleich auch die einzige Sache ist, bei der ich mich fühle wie ein Zehnjähriger. Wir frühstücken auswärts in einem Laden, der voll ist von jungen Paaren, die Nacht miteinander verbracht haben. Und obwohl wir nicht deplatziert wirken, weiß ich doch, dass wir es sind. Alle anderen wirken glücklich, gut gelaunt und einträchtig. Und Mary und ich lesen unsere Zeitung mit einer Konzentration, die darauf abzielt, jede weitere Intimität zu umgehen. Aber erst nachher setzen wir uns richtig vom Rest ab. Ein schneller und reuiger Kuss auf die Wange und der Rest des Sonntags gehört mir allein, ob ich will oder nicht. Was ist schiefgegangen? Nichts und alles. Nichts. Wir hatten einen netten Abend, wir hatten Sex, der für keinen von uns erniedrigend war. Alles, dass wir uns so toll verstanden und uns dann nichts Besonderes zu sagen hatten. Die Art, wie wir auseinandergingen, die Tatsache, dass ich jetzt einer Erwähnung in den Liner Notes keinen Schritt näher bin. Es geht nicht um die Frage, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Es war eher so, dass wir ein volles Half-Pint in ein leeres Pint-Glas gekippt haben. Ich musste trotzdem erst ausprobieren, wie viel reingeht. Und jetzt weiß ich es. Die Woche über denke ich an Mary und auf Barrys Geheiß an meine 5 ewigen Lieblingsepisoden von Cheers. Die Nummer 1, die, in der Cliff eine Kartoffel findet, die wie Richard Nixon aussieht. 2, die, in der John Cleese Sam und Diane Eheberatung vorschlägt. 3, die, in der sie glauben, der Stabschef der US Forces, gespielt von dem echten Admiralstypen, hätte Rebeccas Ohrringe gestohlen. 4, die, in der Sam einen Job als Sportmoderator im Fernsehen kriegt. 5, die, in der Woody sein blödes Lied über Kelly singt. Barry meinte, dass ich mich bei 4 von den 5 geirrt hätte, dass ich keinen Humor hätte und dass er Channel 4 bitten würde, meinen Empfang zwischen 9:30 und 10 jeden Freitagabend zu stören, weil ich ein unwürdiger und undankbarer Zuschauer sei. Aber ich denke an nichts von dem, was Laura an jenem Samstagabend gesagt hat, bis ich Mittwoch nach Hause komme und mich eine Nachricht von ihr erwartet. Es ist nichts Weltbewegendes, nur die Bitte um eine Kopie einer Rechnung aus unseren Haushaltsunterlagen. Aber beim Klang ihrer Stimme wird mir klar, dass wir über einige Dinge gesprochen haben, die mir hätten zu denken geben sollen, es aber irgendwie nicht getan haben. Zuallererst und zuallerletzt diese Geschichte über das nicht mit ihnen schlafen. Ja, woher soll ich wissen, ob sie die Wahrheit sagt? Nach allem, was ich weiß, könnte sie seit Wochen, Monaten mit ihm schlafen. Und außerdem hat sie nur gesagt, sie habe noch nicht mit ihm geschlafen. Und das war letzten Samstag, vor 5 Tagen. 5 Tage! Seit damals hätte sie schon 5-mal mit ihm schlafen können. Sie hätte seit damals 20-mal mit ihm schlafen können, aber ihr wisst, was ich meine. Und selbst wenn sie das nicht getan hat, so hat sie es doch unmissverständlich angedroht. Was soll noch schließlich bedeuten? Barry, wenn ich dir sagen würde, ich hätte Reservoir Dogs noch nicht gesehen, was würde das bedeuten? Was? Na komm schon, was würde das für dich heißen, dieser Satz? Ich habe Reservoir Dogs noch nicht gesehen. Dass du ein Lügner bist, entweder das oder du bist verrückt geworden. Oder du hast ihn 2-mal gesehen, einmal mit Laura und einmal mit mir und Dick. Ja, ich weiß. Aber angenommen, ich hätte ihn nicht gesehen und würde dir sagen, ich habe Reservoir Dogs noch nicht gesehen. Was würdest du denken? Ja, dass du nicht ganz gesund wärst. Aber würdest du aus diesem einen Satz schließen, dass ich ihn mir noch ansehen wollte? Ich hoffe doch sehr, ja. Andernfalls müsste ich ja sagen, dass du kein Freund von mir bist. Aber was glaubst du? Würde ich ganz bestimmt reingehen? Woher soll ich das wissen? Ich rufe Laura auf der Arbeit an. Können wir uns treffen? Du hast da neulich Abend ein paar Sachen gesagt, über die ich gerne sprechen würde. Ich will nicht. Ich bin jetzt noch nicht so weit, das alles schon wieder zu bereden. Und was soll ich dann so lange machen? Rob, ich bin auf der Arbeit. Wir reden darüber, wenn... Wenn du nicht willst, dass ich dich auf der Arbeit anrufe, solltest du mir vielleicht deine Privatnummer geben. Tut mir leid, Laura, aber ich werde nicht auflegen, bis du eingewilligt hast, dich mit mir auf einen Drink zu treffen. Ich sehe nicht ein, warum immer alles nach deinem Kopf gehen soll. Okay. Morgen Abend? Komm her und hol mich vom Büro ab. Solange wir den Laden haben, haben wir versucht, eine Platte von einer Band namens Sid James Experience zu verscheuern. Normalerweise schaffen wir uns Zeug, das wir nicht loswerden vom Hals. Wir reduzieren es auf 10 Pence oder schmeißen es weg. Aber Barry liebt diese Platte. Er hat selbst 2 Stück davon, extra für den Fall, dass sich jemand eine ausleiht und nicht zurückgibt, und behauptet, sie sei selten und würde irgendwann irgendwen sehr glücklich machen. Mittlerweile machen wir schon Witze darüber. Stammkunden fragen nach ihrem Wohlbefinden und geben ihr einen freundlichen Klaps, wenn sie sich umsehen. Und manchmal bringen sie das Cover zur Ladentheke, als würden sie kaufen wollen, sagen dann reingelegt und stellen sie wieder zurück. Wie auch immer. Am Freitagmorgen fängt dieser Typ, den ich noch nie zuvor gesehen habe, an, die Abteilung britischer Pop S bis Z durchzublättern, stößt ein verblüfftes Keuchen aus, hastet zur Ladentheke, das Cover an die Brust gepresst, als fürchte er, jemand könnte es ihm entreißen. Und dann zückt er seine Brieftasche und bezahlt sie. 7 Eier. Einfach so, kein Versuch zu feilschen, kein Bewusstsein von der Tragweite seiner Tat. Ich lasse ihn von Barry bedienen, es ist seine Stunde, und Dick und ich beobachten mit angehaltenem Atem jede Bewegung. Es ist, als wäre er hereingekommen, hätte sich mit Benzin übergossen und ein Streichholzbriefchen aus der Tasche gezogen. Wir wagen erst wieder auszuatmen, als er das Streichholz angezündet und sich selbst in Brand gesetzt hat, und als er weg ist, lachen wir. Und lachen. Und lachen. Es gibt uns allen Zuversicht. Wenn jemand einfach reinkommen und die LP der Sid James Experience kaufen kann, dann kann auch alles andere Gute jederzeit geschehen. England's finest, swinging radio England, where the music is news. Laura hat sich verändert, seit ich sie das letzte Mal gesehen habe. Zum Teil liegt es am Make-up. Sie hat es für ihre Arbeit aufgelegt und es lässt sie weniger gestresst, weniger müde, selbstbeherrschter aussehen. Aber es ist doch mehr als das. Man kann sehen, dass sie glaubt, einen neuen Lebensabschnitt begonnen zu haben. Hat sie nicht. Ich werde sie nicht lassen. Wir gehen in eine Bar in der Nähe ihres Arbeitsplatzes. Kein Pub, eine Bar. Mit den Bildern von Baseballspielern an den Wänden, einer mit Kreide auf eine Schiefertafel geschriebenen Speisekarte, Leuten in Anzügen, die amerikanisches Bier aus der Flasche trinken und verdächtig unterversorgt mit Zapfhähnen. Es ist nicht sehr voll und wir sitzen ungestört in einer Nische nahe der Rückfront. Hast du mit ihm geschlafen? Was möchtest du hören? Ich will, dass du mir sagst, dass du es nicht getan hast und dass deine Antwort der Wahrheit entspricht. Das kann ich nicht. Am nächsten Morgen kommt der Typ, der das Album der Sid James Experience gekauft hat, und tauscht es um. Er sagt, es sei nicht das, für das er es gehalten habe. Laura ruft am Nachmittag an. Du musst damit gerechnet haben, dass es passieren würde. Das kann ich nicht völlig unvorbereitet getroffen haben. Wie du schon sagtest, ich habe mit dem Typen zusammengelebt. Irgendwann musste es dazu kommen. Ja, und überhaupt versuche ich dir zu erklären, dass das eigentlich nicht der Punkt ist. Der Punkt ist, dass wir uns in einen fürchterlichen Schlamassel manövriert haben. Ich möchte auflegen, aber Leute legen nur auf, um wieder angerufen zu werden. Und welchen Grund sollte sie haben, mich wieder anzurufen? Gar keinen. Hallo, bist du noch da? Was denkst du gerade? Ich denke, ich habe mit diesem Menschen ein Bad genommen. Nur eins, vor Jahren, aber ein Bad ist ein Bad, versteht ihr? Und mir fällt es bereits schwer, mich zu erinnern, wie sie aussieht. Ich denke, wäre doch diese Phase vorbei und wir könnten zur nächsten Phase schreiten. Der Phase, in der man in die Zeitung guckt und entdeckt, dass der Duft der Frauen im Fernsehen läuft und sich sagt, ach, den habe ich mit Laura gesehen. Ich denke, erwartet man von mir zu kämpfen? Und womit soll ich kämpfen? Und gegen wen soll ich kämpfen? Nicht. Wir könnten uns nochmal treffen, wenn du möchtest. Dann könnte ich es dir besser erklären. So viel bin ich dir schuldig. Und wie viel wäre zu viel? Was? Nichts, ich muss auflegen. Ich arbeite auch, weißt du? Wirst du mich anrufen? Ich habe deine Nummer nicht. Du weißt, du kannst mich auf der Arbeit anrufen. Dann verabreden wir uns und unterhalten uns richtig. Okay. Versprochen? Ja, ja. Ich möchte nämlich nicht, dass dies das letzte Gespräch ist, das wir führen. Ich weiß, wie du bist. Aber sie weiß ganz und gar nicht, wie ich bin. Ich rufe sie die ganze Zeit an. Ich rufe sie später am Nachmittag an, als Barry weggegangen ist, um etwas zu essen und Dick hinten ein paar Mail-Order-Sachen sortiert. Ich rufe sie nach 6 an, nachdem Barry und Dick weggegangen sind. Als ich nach Hause komme, rufe ich die Auskunft an und lasse mir Ians neue Telefonnummer geben. Und ich rufe mindestens 7 Mal an und lege jedes Mal auf, wenn er sich meldet. Schließlich errät Laura, was los ist und nimmt selber ab. Ich rufe sie am folgenden Morgen an und 2 Mal am Nachmittag. Und ich rufe sie abends aus dem Pub an. Und nach dem Pub gehe ich rüber zu Ians Wohnung, nur um zu gucken, wie sie von außen aussieht. Ich habe sonst nichts zu tun. Es gibt Männer, die anrufen und Männer, die nicht anrufen. Und ich wäre viel lieber einer der Letzteren. Das sind richtige Männer. Die Sorte Männer, an die Frauen denken, wenn sie über uns jammern. Es ist ein sicheres, solides, bedeutungsloses Klischee. Der Mann, der tut, als ging ihm alles am Arsch vorbei, der sitzen gelassen wird und vielleicht ein paar Abende lang allein im Pub hockt und dann weiterlebt wie vorher. Und selbst wenn er beim nächsten Mal noch misstrauischer ist, als er immer schon war, hat er sich doch nicht zum Affen gemacht oder irgendwen geängstigt. Und diese Woche habe ich beides getan. Am einen Tag ist Laura noch traurig und schuldbewusst, am nächsten Tag ist sie verängstigt und wütend. Und ich, ganz allein, bin für diese Verwandlung verantwortlich. Ich würde damit aufhören, wenn ich könnte, aber anscheinend bleibt mir in dieser Sache keine Wahl. Ich denke an nichts anderes, unentwegt. Ich weiß, wie du bist, hat Laura gesagt. Und irgendwie tut sie das auch. Sie weiß, dass ich jemand bin, dem nichts viel Kopfzerbrechen macht, der Freunde hat, die er seit Jahren nicht gesehen hat, der mit niemandem mehr spricht, mit dem er je geschlafen hat. Aber sie weiß nicht, wie hart man daran arbeiten muss. High Fidelity Teil 2 nach dem gleichnamigen Roman von Nick Hornby. Übersetzung von Clara Drexler und Harald Hellmann. Funkfassung in 5 Teilen von Katrin Zipse. Mit Michael Mertens als Rob und Sophie von Kessel als Laura. In weiteren Rollen Ingo Hülsmann, Jule Ronstedt, Nicola Tickeler und Andreas Wimberger. Ton und Technik Johanna Fegert, Peter Lübke und Waltraud Gruber. Regieassistenz Marc Ginzler. Regie Ulrich Lampen. Redaktion Katrin Zipse.